Bitişen. Hallo, guten Abend. Mein Hallo. Name ist ja. Ihr Name ist? Mein Name ist Kapagan. Ich bin hier als Dienstarbeiter tätig und würde gerne mit Ihnen das anamnestische Gespräch führen. Wenn Sie etwas nicht verstehen oder eine Frage haben, können Sie gerne mir Bescheid sagen. Okay, gerne. Bevor wir über Ihre aktuelle Beschwerden sprechen, möchte ich ganz schnell eine allgemeine Frage an Sie stellen. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Ja. Wie heißen Sie? Ja, mein Name ist Günther Lauch. Günther Lauch. Günther Lauch, ja. Günther Lauch. Könnten Sie bitte Ihren Nachname und Vorname buchstabieren? Vorname ist Günther Gustav Uder Nordpol Theodor Heinrich Emil Rechert. Nachname Ja. Lauch, Ludwig Anton Nordpol Cäsar Heinrich. Okay, danke Ihnen. Wie alt sind Sie? Ich bin 47 Jahre alt. 47 Jahre alt. Und wann genau sind Sie geboren? Am 5.5.1975. Okay. Und wie schwer sind Sie? Ich bin 82 Kilo. Mhm. Okay. Und wie groß sind Sie? 1,78. 1,78. Ja, danke schön. Und was führt Sie zu uns? Was für Beschwerde haben Sie momentan, Herr Lauch? Und zwar seit 3 Wochen habe ich starke Schmerzen im Bereich meines Nackens, der in meinem rechten Arm zieht. Genau, Schmerzen, Nackenschmerzen haben Sie und rechten Arm Der in ist den rechten Arm zieht, ja. genau, ja, okay. Bis in meinen Daumen. Ja, okay. Im Nacken und wie stark sind diese Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leicht und 10 sehr starke Schmerzen meint? 7, würde ich sagen. 7, okay. Können Sie bitte diese Schmerzen beschreiben? Sind die Schmerzen drückend oder ziehend oder Ziehen, ziehen jetzt. drückend Ziehen. und ziehend? Ah, ziehend, okay. Okay. Und Sie haben gesagt, dass Sie die Schmerzen in den rechten Arm Ja. ausstrahlen würden. Ja. Okay. Und gibt es etwas, das die Schmerzen lindert oder verstärkt? Ja, wenn ich meinen Kopf nach rechts drehe, Okay. es verstärkt, dann kriege ich ein Kribbeln in meinen Daumen. Ah, okay. Wenn Sie nach rechts bewegen, wenn Sie sich bewegen, ja. Meinen Kopf nach rechts drehe. Genau. Drehe, ja. Dann ein bisschen taubes Gefühl haben Sie, ja. Ansonsten haben Sie Taubheitsgefühl in der anderen Bereich Andere oder Bereiche nicht, nein. haben Sie keine? Okay. Missempfindung haben Sie? Leiden Sie darunter, unter Missempfindung? Ja, also es fühlt sich komisch an, so taub, pelzig, komisch. Okay. Kein Aber Lichtgefühl. genau. Aber nicht dauernd, sondern nur, wenn ich meinen Kopf nach rechts drehen würde und dann zieht es stärker und dann wird es taub. Top. Und Kribbeln auch hatten Sie? Ja, ein bisschen auch kribbeln kann man auch sagen. Mhm. Kribbeln und Taubheit. Ja. Genau, okay. Sie haben gesagt, dass die Schmerzen bewegungsabhängig ist, wenn Sie drehen nach rechts. Und auch, Auch in der Ruhe. Also ich habe auch auch in wenn der Ruhe, okay. ich, ja. Also wenn ich nichts mache, habe ich einen Schmerz seit 3 Wochen, der in meinen Arm reinzieht. Und Okay. nur bei mehr Belastung kriege ich so ein Taubheitsgefühl, kribbeln in meinen Daumen. Genau, okay. Und ich habe etwas vergessen zu fragen. Leiden Sie unter So, okay. Haben Sie Fieber? Fieber habe ich nicht, nein. Haben Sie nicht. Und husten Sie derzeit? Nein. Okay, leiden Sie unter Herzstolpern, Herzrasen oder Brustschmerzen? Nö. Luftnot oder andere Symptome? Okay. Bauchschmerzen haben Sie? Nein. Okay. Hatten Sie in der letzten Zeit einen Unfall? Ein Unfall? Nee, Unfall. auch nicht Oder mehr. Verletzungen oder einen Sturz haben Sie gehabt? Oder? Nee. Okay. In diesem Nackenbereich haben Sie keine Sturz oder Verletzungen haben Sie keine, nicht gehabt. Okay. Kein. Und leiden Sie unter Nackensteifigkeit? Jetzt die letzte Zeit ein bisschen schon, aber vorher nicht. Okay, wegen dieser Schmerzen eigentlich haben Sie diese Nackensteifigkeit. Okay. Und leiden Sie unter Durchfall oder Verstopfung? Auch nicht. Okay. Wie ist Ihr Appetit? Ja, gut. Gut, okay. Haben Sie in der letzten Zeit zugenommen oder abgenommen? Nichts Wesentliches, ja. Okay, das ist gut. Ist Ihnen übel? Haben Sie erbrochen, oder? Nein, keine Übelkeit. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang, Schmerzen oder so? Nee. Zum Beispiel müssen Sie in der Nacht auf die Toilette gehen? Nee, normal. Okay. Fällt Ihnen noch etwas ein, was wichtig sein könnte? Was im Zusammenhang dieser Schmerzen, im Zusammenhang dieser, mit dieser Beschwerden? Was wichtig wäre. Okay. Und jetzt möchte ich nun ein paar Fragen zu Ihrer Vorgeschichte, Vorerkrankung an sich stellen. Leiden Sie an bestimmte Vorerkrankungen, wichtige chronische Erkrankungen, von denen ich wissen sollte? Was meinen Sie mit chronischen Erkrankungen? Bluthochdruck oder Blutzuckerkrankheit oder Hyper oder Schilddrüsenüberfunktion. Also ich habe seit einem Jahr eine Herzrhythmusstörung. Ich habe nicht verstanden, nicht gut. Ja, Herzrhythmusstörungen, aber die mit Medikament gut gestellt wurde. Okay. Welche Medikamente nehmen Sie dagegen? Genau heißen, weil das ist Beta-Blocker, hat der Hausarzt mir gesagt. Mhm. Aber wie die genau heißen, weiß ich jetzt nicht. Blocker. Ah ja. In welcher Dosierung wissen Sie nicht, ja? 5 Milligramm. 5 Milligramm. Und ich habe nicht gehört, oder vielleicht mein Tablet ist das Problem. Kann ich nicht jetzt Sie gut zuhören? Wenn mir das einfällt, oder ich rufe nachher meine Frau an und die kann mir dann sagen, was auf der Packung drauf ist. Okay, okay. Beta-Blocker, 5 Milligramm nehmen Sie ein. Und wie viel Mal am Tag nehmen Sie ein? Morgens und abends. Morgens und abends. Und seit einem Jahr leiden Sie an einer Herzrhythmusstörung. Aber wie genau das? Okay. Und weitere Erkrankungen leiden Sie darunter? Haben Sie oder? Nicht, dass ich wüsste, nee. Sonst nicht. Okay. Da wurde viel gemacht, aber auch keine Bluthochdruckerkrankung, keine Zuckererkrankung, was Sie gesagt hatten, weiß ich jetzt nicht. Ja, das ist gut. Okay. Und nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein oder bei Bedarf? Bei Bedarf, ja, hatte ich Ibuprofen eingenommen wegen dem Schmerzen und Novalgien. Ibuprofen und Novalgien. Ibuprofen, wie viel Milligramm? Ibuprofen 600 Milligramm. Okay. Wie viel Mal darf ich fragen? Wie viel Mal nehmen Sie ein? So 2 oder 3 Mal am Tag nehme ich schon ein, bei Bedarf. Okay. Novalgin-Creme benutzen Sie, oder? Nee, Novalgin als Tropfen. Tropfen. Dann nehme ich so 30 Tropfen bei Bedarf ein. Okay. Wegen dieser Schmerzen, Nackenschmerzen, okay. Genau. Wenn ich die kann, komme ich damit relativ gut zurecht. Die lindern meine. Okay. Sind Sie schon einmal operiert worden? Oh ja, da wo ich klein war, an meinen Mandeln. Mandeln, okay. Wie im Alter, im Kinderalter, ja? Ja, da war ich 10 Jahre alt. Und ansonsten keine weitere Operation, oder? Sonst, nee, bis jetzt Gott sei Dank nicht. Okay, gut. Sind Sie gegen etwas allergisch? Allergisch, ja, damals, wo ich operiert wurde, hat man mir Penicillin gegeben und dagegen bin ich. Okay, Penicillinallergie. Wie erscheint diese Allergie bei Ihnen? Meine Mutter hatte mir gesagt, ich hätte dann Atemnot. Ich konnte nicht richtig atmen. Ja, okay. Und rauchen Sie? Nein, Gott sei Dank. Okay. Sind bei Ihnen Unverträglichkeiten, bestimmte Unverträglichkeiten bekannt? Unverträglichkeit. Ja, ich Genau. hatte Ibuprofen. Ibuprofen-Unverträglichkeit. Ibuprofen hatte ich von einem Freund Diclofenac bekommen und das hat meinen Magen, seitdem habe ich Magenprobleme. Oder nicht seitdem, sondern dadurch hatte ich ein Magenproblem gehabt. Magenschmerzen und Durchfall. Magenschmerzen. Wegen dieser Diclofenac. Ja. Ja, okay. Magen. Kein Diclo mehr ein. Also Bauchschmerzen und Durchfall hatte ich gehabt. Okay. Und möchte ich wieder nochmal fragen, rauchen Sie? Nein. Nein, okay. Trinken Sie Alkohol? Ja, bei Gelegenheit trinke ich ein Glas Wein. Wein, okay. Bitte nehmen Sie meine nächste Frage nicht persönlich, das ist eine medizinische Frage. Ich muss Sie fragen, ob Sie Drogen nehmen. Drogen. Ich weiß noch nicht mal, wie es geschrieben wird. Nein. Genau, okay. Das ist normale Routinefrage, deshalb wurde geschrieben, ja. Okay, das ist gut. Herr Lauch, ich möchte jetzt zu Ihrer Familiengeschichte etwas fragen. Sind Sie verheiratet? Ja. Okay. Haben Sie Kinder? Kinder? Ja, ich habe 2 Kinder. Sind die Kinder gesund? Ja. Gut. Mit wem wohnen Sie zusammen? Mit meiner Frau und einem Kind. Okay, gut. Leben Ihre Eltern noch? Ja. Okay. Haben die Eltern wichtige Erkrankungen, von denen ich wissen sollte, zum Beispiel Blutzuckerkrankheit oder andere Probleme, andere Krankheiten? Bluthoch, der nimmt Medikament ein wegen Bluthochdruckerkrankung, Bluthochdruck. Ja. Und wegen Gichtanfälle nimmt er auch Medikament ein. Und meine Mutter nimmt Schilddrüsentablette, weil sie keine Schilddrüse mehr hat. Und nimmt Zuckertablette ein, Tablett als Tablettenform. Genau, Zuckertablette wegen, wissen Sie, wegen welcher Typ Zuckerkrankheit? Die bekommen. Ich weiß nicht, welcher Typ das ist. Okay. Und Ihre Mutter hat wegen Schilddrüsen nehme Medikamente ein, wegen dieser Schilddrüsenstörungen. Schilddrüsenüberfunktion oder Unterfunktion? Ist das? Mehr, deswegen braucht sie Schilddrüsentabletten. Okay, genau. Okay. Herausoperiert. Wurde entfernt, ja. Genau. Wann wurde eine Schilddrüsenentfernung durchgeführt? Weiß Bei nicht, ich Ihrer glaube, Mutter? ja, vor 10 Jahren ungefähr. Okay, vor 10 Jahren. Okay. Was machen Sie oder wo arbeiten Sie oder was machen Sie als beruflich? Ich bin, wie nennt man das? Na, Programmierer. Im IT-Bereich arbeite ich, Programmierer. Okay. Sind Sie zufrieden bei der Arbeit? Oh Auf der ja. Arbeit? Ach, das ist gut. Wenn die mehr bezahlt wird, wäre ich noch zufriedener. Okay. Sie wissen ja, Inflation in Deutschland ist ja auch nicht ohne. Die Gehälter, wenn er mehr bezahlen würde, würde es mir noch besser gehen. Genau, ja, das ist natürlich, muss man Geld verdienen, um gut zu leben. Ja, genau. Ja, das ist schön, das ist wichtig. Ja, Ja. da ein bisschen mehr Geld geben. Genau, ja. Ich möchte noch ein paar Fragen an Sie stellen. Treiben Sie Sport? Sport. Ich fahre regelmäßig Fahrrad. Mhm. Das ist gut für diese Gesundheit. Sind Sie vollständig geimpft? Geimpft, meinen Sie, wegen Corona? Ja. Wegen Corona und ja, das ist gut. Und andere Gründe. Ich habe alle Impfungen, die man als Kindheit und so weiter haben muss. Und auch Tetanus. Okay, das ist gut. Haben Sie Stress? Stress jetzt ja, weil ich Schmerzen habe. Ja, genau. Können Sie damit umgehen? Ja, aber wenn ich lange arbeite am Computer, dann habe ich mehr Probleme. Also. Genau, ja, das verstehe ich, ja. Wegen dieser Arbeitsbedingungen haben wir Schmerzen und diese Nackenschmerzen natürlich sind wichtig und Problem für uns, ja. Sind Sie in der letzten Zeit im Ausland gewesen? Nein. Okay. Können Sie gut schlafen wegen dieser Schmerzen eigentlich? Ja, wenn ich einschlafe, dann geht eigentlich schon. Ja, ich kann gut schlafen. Okay. Wenn keine Schmerzen haben, dann können Sie gut schlafen. Aber wegen Schmerzen haben Sie. Es geht. Es geht. Okay, das ist gut. Ja, ich nehme Koffein und Novalgien und dann kann ich einschlafen. Nicht Okay, mehr. das ist gut. Genau. Herr Lauf, ich habe von meiner Seite alle wichtigen Fragen an Sie gestellt. Ich möchte kurz eine Zusammenfassung über Ihre Beschwerden für Sie machen. Dann, wenn Sie etwas hinzufügen möchten, können Sie gerne hinzufügen machen. Sie haben seit 3 Wochen einen Nackenschmerzen und die Schmerzen strahlen in den rechten Arm und in den rechten Daumen. Und dabei haben Sie auch Kribbeln und Taubheitsgefühl. In rechten Daumen, wenn Sie Ihre Kopf drehen. Und die Schmerzen sind ziehend. Ja, und dagegen nehmen Sie Novalgin-Tropfen und Ibuprofen-Tablette ein. Und möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie eine Frage? Ja, wie geht's jetzt weiter? Meine Frage ist, was habe ich denn, Herr Doktor? Ja, Herr Lauf, ich möchte natürlich Ihnen erklären, wie wir vorgehen können. Zuerst müssen Sie hier bei uns bleiben für weitere Untersuchungen und Behandlung. Dann werde ich Sie jetzt körperlich untersuchen. Dann von Ihnen werde ich Blut abnehmen und ein MRT gegebenenfalls werde ich für diese Nackenschmerzen planen lassen. Und mit dieser Befunde und mit diesen Angaben werde ich mit dem Oberarzt sprechen. Nach dieser Besprechung werde ich zu Ihnen kommen und sage Ihnen, was zu tun ist und wie wir vorgehen können. Okay. Danke Ihnen. Ja. Gut, Danke auch. bleiben Sie hier und nehmen Sie Platz im Wartebereich, dann komme ich gleich. Okay, danke. Ja, bitteschön. Haben ein paar Fragen noch. Unsere Kollegin hat geschrieben, sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten? Ich glaube, das war vor 3 Wochen, war es langsam, hat es begonnen gehabt. So 1, 2 Tage hat es gedauert, bis es so stark war. Leiden Sie auch unter Kraftlosigkeit am linken oder rechten Arm? Ne, Kraftlosigkeit habe ich nicht. In welchen Fingern spüren Sie ein Taubheitsgefühl? Daumen. Daumen. Daumen, ja. Rechter Daumen. Verwenden Sie in der Regel rechts oder links Hand? Ich bin Rechtshänder. Haben Sie Sehstörungen, Hörstörungen oder Schwindelig, Kopfschmerzen? Nee. Auch. Das Hatten war's. Sie früher ähnliche Beş verdin? Wie bitte? Hatten Sie früher ähnliche Beş verdin? Ja, nicht so wie jetzt, nein. So, ich hatte nur mal, ab und zu mal kriegt man so einen Nackenschmerz, der ist 1, 2 Tage, ist er dann weg. Aber so wie jetzt hatte ich das noch nicht gehabt. Hatten Sie in letzter Zeit schwere körperliche Belastung? Nein, nichts Besonderes gewesen. Sind die Schmerzen dauerhaft oder in der Schubweise? Ja, seit 3 Wochen würde ich sagen, dauerhaft, mal mehr oder weniger, aber dauerhaft. Also Intensität, je nach Lage, Belastung, Arbeit, Genau. Medikamente, aber Ja, die die Schmerzattacken sind schubweise, aber die Schmerzen sind dauerhaft. da, tätig da, ja. Können wir Arsenalsgespräch anfangen? Ja. Weiß ich nicht, der Herr Dr. Kapagan. Kapagan, ja. Ja, können wir anfangen, natürlich. Okay, bitte schön. Herr Oberst, guten Tag. Hätten Sie kurze Zeit für mich? Jawohl, deswegen bin ich hier. Bitte schön. Ja, danke schön. Ich habe einen neuen Patienten aufgenommen, den ich Ihnen vorstellen möchte. Herr Günther Lauch. Ist 47 Jahre alt und 82 Kilogramm schwer und 1,78 Meter groß. Herr Günther Lauch hat sich bei uns heute bei uns wegen seit 3 Tagen, 3 Wochen Nackenschmerzen vorgestellt. Die Schmerzen seien langsam aufgetreten und im Laufe der Zeit schlimmer geworden, in Schubweise schlimmer geworden. Und die Schmerzintensität liege auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 bei 7. Die Schmerzen seien ziehend. Und des Weiteren berichtete der Patient, dass die Schmerzen in rechten Hand, rechten Arm und rechten Daumen ausstrahlen würden. Außerdem klagte der Patient über ein Taubheitsgefühl, wenn sein Kopf drehe. Taubheitsgefühl und para. Bitte? Rotieren, rotieren. Rotieren, genau, rotieren. Klagte er über Parästhesie und Hypoästhesie. Und die Frage nach ähnlicher Beschwerde in der Vergangenheit wurde verneint. Ja, und ansonsten die restliche Vegetationsanamnese sei unauffällig. Der Patient leide an einer Arrhythmie seit einem Jahr. Dagegen nehme der Patient 5 Milligramm Beta-Blocker ein. Und wegen dieser Beschwerden nehme der Patient Ibuprofen 600 Milligramm dreimal am Tag ein und Novalgin-Tropfen 30 Tropfen Novalgin benutze er wegen dieser Beschwerden. Und als Operationen oder an Operationen sei der Patient im Alter von 10 Jahren eine Tonsillektomiert worden. Und bei dem Patienten eine Penicillinallergie bekannt. Die Penicillinallergie auslöste sich die Atemnot bei dem Patienten und eine Diclofenak-Unverträglichkeit sei bei dem Patienten bekannt. Und der auslöste sich Magenbeschwerden und Diarrhea bei dem Patienten. Und Herr Lauch Trike gelegt Alkohol und Nikotinkonsum und Drogenkonsum wurden verneint. Der Patient Fahrrad als Sport und sei vollständig geimpft und die Frage nach Reise ins Ausland, in der letzten Zeit ins Ausland, wurde verneint. Und der Patient leider derzeit unter einem Stress, aber könne er damit gut umgehen momentan. Und der Patient sei verheiratet, habe zwei gesunde Kinder und wohne mit seiner Frau und mit einem Kind zusammen. Der Vater des Patienten leidet an einer arteriellen Hypertonie und Gichtanfall, der noch lebe. Und die Mutter des Patienten leidet an einer Diabetes mellitus und und sei eine Thyroiditomie bei der Mutter durchgeführt worden. Deswegen nehme sie Medikamente wegen dieser Thyroidektomie vor 10 Jahren. Und der Patient sei Programmierer in einem IT-Bereich und arbeite in einem Computer, Computer am Tisch. Deswegen habe sie diese Beschwerden. Die anästhetischen Angaben deuten am ehesten auf eine Bandscheibenvorfall in Nacken, cervical Bandscheibenvorfall oder cervical Discus Prolapsus. Und als Differentialdiagnose können die Myalgie und eine Spondyloarthropathie und Arthrosen in Betracht, cervical Arthrose in Betracht und zur weiteren Abbildung würde ich die Patienten zuerst körperlich untersuchen. Bei der körperlichen Untersuchung werde ich neurologische Zeichen anschauen und beurteilen und diese Parästhesie und diese Hypoästhesie würde ich anschauen und von dem Patienten werde ich Blut abnehmen und wird EKG wird geschrieben und gegebenenfalls werde ich eine MRT, cervical MRT veranlassen. Sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, werde ich die Patienten Neurochirurgie Abteilung eine Konsil anfordern und stationär aufnehmen und Zugang legen. Wegen dieser Beschwerden würde ich Schmerzmittel verabreichen. Natürlich Neurochirurgie oder Neurologie Konsil anfordern. Okay. Als bildgebende Maßnahme, was könnte man noch machen? Außer diese MRT würde ich eine EEG und EMG auch veranlassen. Bildgebende Verfahren meinte ich. Ha, genau, bildgebendes Verfahren würde ich eine Röntgen zwei Ebenen in diesem Zervikalbereich auch veranlassen. Also Röntgen habe ich jetzt in zwei Ebenen veranlassen. Okay. Genau, wegen dieser Arthrosen oder andere Probleme anschauen und anzuschauen. Ja, was könnte man im Röntgen erkennen oder nicht erkennen? Ja, im Röntgen können wir Kalzifikationen anschauen und die Verengung des Gelenkspaltes können wir auch anschauen bei dem Röntgen. Bitte? Das Gelenk, denken Sie? Gelenkspalte. Ja, genau. Bei diesem Zervikalbereich gibt es kein Gelenk. Ja. Ja, doch. Gelenk, es gibt schon. Ja. Vertebral Spalt, oder können wir sagen? Also entweder man sagt Facettengelenke. Facettengelenken, genau. Ja, Facettengelenken. Ob der Patient Spondylarthrose oder Facettengelenken. Ja. Was kann man noch erkennen? Ist kein Gelenk, aber wie ein Gelenk? Man kann den Bandscheibenfach beurteilen. Was würde man... Diskus. Dort Diskus beurteilen können wir. Genau. Wie würde es heißen, wenn dieser Diskusfach, dieser Bandscheibenfach sich hat und krankhaft aussieht? Wie heißt das? Wissen Sie? Ja. Osteochondrose zum Beispiel. Osteochondrose. Okay. In generell, Osteochondrose ist die Erkrankung des Bandscheibenfaches, der Knochenknorpelbereich. Auch noch sehen, insbesondere in der seitlichen Aufnahme. Man kann eine Listhese zum Beispiel sehen, eine Spondylolisthese. Spondylolisthese, okay. Kann man einen Bandscheibenvorfall im Röntgen sehen? Eigentlich nicht gut sehen, weil die Weichteil müssen wir Weichteil auch beurteilen. Bei Röntgen können wir nicht Weichteilorganen beurteilen. Die Aufnahme, genau. Okay. Gut. Als Differentialdiagnose könnte man zum Beispiel auch als Ergänzung bei Ihnen, könnte man so Ausstrahlung in den rechten Arm geht, ja, einmal ein Bandscheibenvorfall kann sein oder eine Neuroforamenstenose. Durch kann der Neuroforamen, der Kanal, sich arthrotisch verändert werden, kann es enger sein und dadurch kann der Nerv gereizt sein. Und deswegen kann der Nerv bis zum Daumen Probleme haben. Wissen Sie zufällig, welches Dermatom der Daumen hat? C6. Richtig. Ja. Sehr gut. Genau. Und wir können auch als Differentialdiagnose eine Thoracic Outlet Syndrom erwähnen, oder? Ja, kann man. Man kann auch. Ja. Untergelenksprobleme können auch in den Nacken oder auch nach unten ziehen, zum Beispiel. Mhm. Also in dem Bereich könnte man auch Differentialdiagnosen erzielen. Okay. Okay, gut. Was man auf jeden Fall als Diagnose geben kann, was man vergisst, ist die Diagnose. Das ist keine Verdachtsdiagnose, weil das kann man schon sagen, weil der hat Nackenschmerz und Ausstrahlung in den rechten Arm. Heißt Cervicobrachialgie. Ja, Cervicobrachialgie. Genau, der Mensch hat eine Cervicobrachialgie rechts mit Verdacht auf zervikalen Bandscheibenvorfall. Das wäre jetzt eine Cervicobrachialgie mit Verdacht auf zervikalen Bandscheibenvorfall. C6, wenn man es kennt. Wenn man den Dermatom kennt, kann man auch sagen Cervicobrachialgie, C6 rechts. Oder man kann auch sagen mit Wurzelkompressionssyndrom. Könnte man auch sagen. Genau, ja. Wurzel. Irgendetwas. Durch Neuroforamenstenose, durch Bandscheibenvorfall oder durch Spinalkompressionssyndrom und so weiter. Okay? Ja. Aber so genau müsst ihr das für die Prüfung, glaube ich, nicht wissen. Das war sehr genau. Ja. Danke schön, danke Ihnen. Sie haben sehr flüssig gesprochen, das ist gut, finde ich. Bei Satzbau haben Sie, ich habe es nicht unterbrochen, haben Sie manchmal ein bisschen geschnitten, weil Sie schnell reden, wollte nicht den Ablauf stören, sozusagen. Aber ansonsten, gesamt gesehen, würde ich sagen, ich bin nicht der Lehrer, aber würde ich sagen, haben Sie es geschafft. Wann ist die Prüfung? Heute habe ich meinen Termin erhalten, 19. Oktober. Oktober, oh, ja, noch 2 Wochen, ja.